Hören Teil 2, Ansage 7. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Nachmittagsprogramm unserer Konferenz und möchte Ihnen Herrn Professor Klages vorstellen. Herr Klages ist Professor für Verkehrstechnik und Verkehrsmanagement an der Technischen Universität Berlin. Er spricht heute Nachmittag zum Thema Steuerungssysteme und Steuerungsprobleme.